sitze hier und starre in mein Bier. Ich denke nur an dich und fühl mich widerlich. Du hast jemand anderen und hast Gefahren daran. Herz zerspringt und ich ertrink. Ich wünsch dir die Pest und dein Geschlecht. Wenn du ihn küsst, bist du kotzen musst. Ich wünsch dir die Pest und dein Geschlecht. Wenn du ihn küsst, bist du kotzen musst. Versteh mich bitte nicht falsch, die Zeit mit dir, sie war schön. Durch den Weg, den du gingst, den konnte ich einfach nicht gehen. Du dachtest nur an dich, ignoriertest mich, hast mich einfach abgeschossen. Jetzt bin ich nur noch besoffen. Ich wünsch dir die Pest und dein Geschlecht. Wenn du ihn küsst, bist du kotzen musst. Ich wünsch dir die Pest und dein Geschlecht. Wenn du ihn küsst, dass du kotzen musst. Schlich sich einfach ein, wie könnte das bloß sein? Du bist auf ihn reingefallen und bist ihn jetzt verfallen. Doch nur du trägst mit die Schuld. Du wolltest einfach zu viel, ich konnte dir nicht mehr geben. Ich wünsch dir die Pest und dein Geschlecht. Wenn du ihn küsst, bist du kotzen musst. Ich wünsch dir die Pest und dein Geschlecht. Wenn du ihn küsst, bist du kotzen musst. Ja, tief in dir drin, er fehlt dir der Sinn. Springst vom einen zum anderen und hast ja alles genommen. Mit Tränen wirkt alles doch so verschwommen. Kann dich nicht vergessen, kann dir nicht vergeben. Ich wünsch dir die Pest und dein Geschlecht. Wenn du ihn küsst, du kotzen musst. Wünsch dir die Pest und dein Geschlecht. Wenn du ihn küsst, bist du kotzen musst.